1 Live. Plan B. Mit Klaus Vieh. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Hutmensch, Gutmensch. Hey, going for the ride. I think I feel a change of tide. Just this. Hutmensch, Hutmensch. Mit Hass hab ich es ja nicht so. Wenn ich überhaupt etwas hasse, dann vielleicht schlechte Laune. Mit schlechter Laune nämlich lässt sich im Radio überhaupt nichts ausrichten. Und auch im Leben insgesamt nichts. Was nicht heißt, dass sie mich nicht manchmal beschleicht. Diese schlechte Laune, das muss man ihr lassen. Schleichen kann sie ganz gut. Besser als die Apachen und Comanchen zusammen. Das Beste, was man gegen schlechte Laune unternehmen kann, ist aus meiner Sicht Briefe schreiben an längst verstorbene Großmütter. Glaubt mir bitte, das hilft. Liebe Omi, vor 30 Jahren bereits bist du verstorben. Sag mal, wie geht es dir überhaupt? Ich werde nie vergessen, wie du mit drohendem Zeigefinger hinterm Fenster standst, dieser alten Gardinen. Der rissige Kitt im Fensterrahmen, der weiße Lack, vor Jahren zuletzt aufgetragen und längst blätterte er, war zerbröselt irgendwie. Und du blicktest mir nach mit meiner Flasche Wein unterm Arm, die ich aus deinem Keller gestohlen hatte, just wenige Minuten zuvor. Na, wirklich böse konntest du mir ja nicht sein. Ich pflück auch wieder Kirschen im Sommer und mähe den Rasen, rief ich dir zu. Und ich find's auch gut, dass du die Penner bei dir schlafen lässt, die meine Freunde sind. Diese Tagediebe, du weißt schon, wen ich meine, den Schneider, den Müller und den Schmitz, die kein Geld für gar nichts haben, nicht für Wein und erst recht nicht fürs Ritz. Thank you. Hutmensch, Hutmensch, Hutmensch, Gutmensch. Weißt du, Omi, manchmal möchte ich wirklich wissen, was eigentlich aus diesem Wurzelschrank wurde. Wurzelholzschrank, so muss es heißen. Das Ding war 5 Meter lang, 2 Meter hoch. Herrgott, ich konnte mir diesen Unhold nicht einfach untern Arm klemmen und mit zur Kaffeebude in die Stadt nehmen, so wie ein Pausenbrot. Eigentum war mir eh nie wichtig, versteh mich bitte richtig. Du hast ja damals ein richtiges Testament hinterlassen und dieser Wurzelholzschrank, der ging an mich. Dazu 2000 Deutschmark. Weißt du eigentlich, was ich mit denen gemacht habe, Omi, Oma, Großmutter? Nach Paris bin ich gefahren, hab mir da ein Saxophon gekauft. Mutter war übrigens verdammt sauer. Den Wurzelholzschrank, den wollte nämlich sie. Aber es war meiner. Übrigens habe ich von Holz überhaupt keine Ahnung, bis heute nicht. Eine Eiche unterscheide ich problemlos von einer Tanne. Aber dann ist auch schon Feierabend. Sag mal, Omi, kennst du Eschen? Eschen und Forellen. Und Eschen. Die Welt ist nicht leichter geworden nach deinem Ableben vor 30 Jahren. Dabei hatte ich ja eigentlich Förster werden wollen, du wirst dich erinnern. Aber immer nur im Wald? Ohne Flachs, ich bin kein Dachs und will auch nicht auf die rote Liste. Wir wollen Spaß haben. Wie sagte letztens ein preisgekröntes junges Kabarettduo im Mainzer Unterhaus, wer Bildung sagt, sagt auch Vergewaltigung. Gutmenschen und die Hutmenschen, die packen sie jetzt auf schwarze Listen. Wir fuhren zocken nach Bentheim, setzten alles auf Rot. Ich wurde im Weißwein ab, in deinem Weinkeller war ja eh nichts mehr los, da lagen Kartoffeln. Deine Wohnung wurde an einen Handballer vermietet und seine Familie. Inzwischen setze ich übrigens häufiger auf Ingwertee. So zumindest nennen ihn andere, ich selber sage immer Wurzeltee. Und kaum habe ich dieses Wort ausgesprochen, kommst du mir in den Sinn. Omi, du und dein Wurzelschrank. Pardon, Wurzelholzschrank. Hutmensch, Gutmensch. Liebe Omi, liebe Oma, Großmutter, ich möchte manchmal schon gerne wissen, was aus diesem Teil wurde. Mit 6 Leuten mindestens haben wir den Unhold damals von einer Wohnung zur nächsten geschleppt. Diese ständige Umzieherei. Aber ich konnte mir das leisten. Ich hatte ja nichts. Ein paar Schallplatten, Socken, Hosen, Pullis, das Tenorsax und den Wurzelholzschrank. Irgendwann hatte ich meine Mutter in der Wohnung. Es muss wohl in der Asternstraße gewesen sein. Die Vermieterin übrigens war etwa in deinem Alter. Frau Ratte. Eine liebenswerte Frau. Sie wohnte ganz unten. Meine Mutter jedenfalls sah den Wurzelschrank, den Wurzelholzschrank, betrachtete ihn und behauptete dann steif und fest, der Schrank sei von Holzwürmern befallen. Holzwürmer, wenn ich das schon höre. Na und, sagte ich, was können die schon ausrichten? Ich wusste genau, meine Mutter war echt scharf auf den Schrank und wohl nur deshalb kam sie mit diesem Holzbefall um die Ecke. Nun ja, schon bald hieß es Abschied nehmen von Frau Ratte. Ich zog weiter in die Wilhelminenstraße, also im Grunde, wenn man so will, ganz in deine Nähe. Und diesmal verfrachtete ich den Schrank tatsächlich zur Wohnung meiner Eltern. Obwohl Freunde mich warnten. Das ist ein ganz besonderes Holz, sagte einer wieder und wieder. Du kennst ihn, es war der Schmitz. Er hatte nach wie vor weder Geld für einen Wein, noch welches fürs Ritz. I don't want. wunderbar. Die schwedische Band Grand Roses mit einem Track aus ihrem kommenden Album Disease, der aktuellen Single nämlich Radio Heartbreak. Gutmensch, Hutmensch. Meine Großmutter, meine Omi, meine Oma. Brief an die Verstorbene. Schöne Grüße von Heino, Omi. Würdest du auch heute noch in deinem Sofa sitzen? Du könntest ihn sehen, jeden Tag. Deine Lieblingssendung, ich wette, wäre brisant. Da gibt's jede Menge Brände, Feuerwehrleute, Autounfälle und eben Heino. Sehr interessant. Zwischenzeitlich führte er ja dieses wunderbare Café in der Eifel. Du, ich hab Führerschein. Da hätte ich dich hingefahren. Schwarzwälder Kirsch, den allerdings hätte ich dann bezahlt. Wahlweise bei ihm oder aber bei Hannelore. Ehrenwort. Ich wiederhole, ich gebe dir mein Ehrenwort. Mein Ehrenwort. Ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich sagte es bereits, ich bin ein Gutmensch, eine Art Hutmensch. Ich glaube, man konnte da sogar auch Schach spielen, bei Heino. Sein neues Album hätte ich dir wortlos als Geschenk auf den Küchentisch gelegt. Ich glaube, du würdest es mögen. Lieder von Rammstein und die Ärzte. Ärzte mochtest du, das weiß ich. Dr. Felsenheimer gab dir immer die Spritz und wir hatten kein Geld, nicht für Wein und erst recht nicht fürs Ritz. Junge, was machst du denn überhaupt? Machst du überhaupt etwas? Ja, die Frage würde dir unter den Nägeln brennen. Pardon, auf den Nägeln, so muss es wohl heißen. Musik und so, würde ich antworten und mir womöglich verlegen an den Nägeln herumritzen. Heute freilich ist hier echt schlechte Laune. Sei mal besser froh, dass du mir die Frage nicht ausgerechnet jetzt stellst. Ich wäre womöglich patzig, unbeherrscht, womöglich würde ich die Heino-Platte nehmen und sie aus dem Fenster werfen. Dein Geschenk, wumm, Weg damit. Und wenn ich könnte, einen Freiwild-Tonträger gleich hinterher. Als Gutmensch und auch als Hutmensch steht mir das nämlich zu. Wir unterdrücken Minderheiten. Wir sind arbeitsscheu und dreckig und fressen kleine Kinder zum Nachtisch. Wir laufen unentwegt mit Keulen rum und schwingen sie am häufigsten die Rassismuskeule. Peng! Hast du mal deutschen Mainstream fallen hören, der aus dem Fenster im dritten Stock nach draußen geworfen wird? Du wirst dich wundern. So schlecht klingt das nicht. Es brennt mir auf den Nägeln. Nails. Regulations. Oh. werde von der Sonne wach. Dreh mich um und schau dir zu, wie du schläfst. Wir haben es letzte Nacht gemacht. Wie du da so liegst, werde ich gleich schon wieder schwach. Das hast du wohl bemerkt, denn du lachst. Brummst guten Morgen mit deinem tiefen Bass. Sag mal, war mir nicht irgendwo stehen geblieben? Könnte ich noch einen von deinen Küssen kriegen? Ich kenn dich nackt, weiß, wo du Leberflecke hast. Ich bin mehrfach in deinen Armen aufgewacht. Kenn dein Gespann und weiß, wie du beim Ficken klingst. Doch ich konnte mir nie merken, dass du Kaffee gern mit Zucker trinkst. Ich schätze, das ist kein Detail. Willst du einen Löffel oder zwei? Gegen den bitteren Geschmack. Ich putz mir die Zähne, während du dich duschst. Und es mit Seife gegen die Spuren der Nacht versuchst. Deine Klamotten aus den Laken sammelst. Beim Frühstück bemerkst, dass du längst spät dran bist. Ich esse Marmeladentoast, während du deinen Schlüssel suchst. Deine Jacke greifst, mich küsst und dann verschwindest. Mir fällt auf, dass in deiner Tasse noch alles drin ist. Schätze, das ist kein Detail. Ich kenn dich nackt, weiß, wo du Leberflecke hast. Ich bin mehrfach in deinen Armen aufgewacht. Kenn dein Geschmack und weiß, wie du beim Ficken klingst. Doch ich konnte mir nie merken, dass du Kaffee gern mit Zucker trinkst. Ja, Kaffee mit Zucker, sehr zu empfehlen. Von Hutmensch, auch schon mal Gutmensch. Naomi, ich bin's, dein Enkel. An Weihnachten hast du mir damals mal ein Album von Klaus Schulze geschenkt. Irrlicht. Ich frage mich bis heute, wo du das eigentlich aufgetrieben hast. Und müsste wirklich lange überlegen, wann ich mich abseits davon so über ein Geschenk überhaupt jemals gefreut habe. Dieser ganze deutsche Rock- und Elektronikkram, leicht zu beschaffen war der damals ja nun wirklich nicht. Erst recht nicht bei uns in dieser Kleinstadt. Übrigens, dieser Klaus Schulze, den gibt es auch heute noch. Er lebt in einem Wald irgendwo in der Lüneburger Heide. Nach allem, was ich weiß, muss man die letzten 2 Kilometer zu seinem Haus im Schritttempo fahren. Zweiter Gang. Inzwischen, Omi, habe ich den Führerschein. Aber aus welcher Wurzel, welchem Holz nun letztendlich der Wurzelschrank gemacht ist, der Wurzelholzschrank, den du mir nach deinem Ableben hinterlassen hast, ich kann dir das bis heute nicht sagen. Überhaupt würde mich wirklich mal interessieren, was aus dem Unhold eigentlich wurde. Meine Mutter sagte mir irgendwann, die Holzwürmer hätten ihn gefressen. Ob ich das glauben kann? Manchmal vermute ich, er steht bei ihrer Schwester in Bad Oeynhausen. Aber die habe ich ewig nicht mehr gesehen. Hedwig, so heißt heute außer ihr vermutlich niemand mehr. Die Zeiten haben sich echt geändert. Aber mach dir bitte keine Sorgen. Aus mir ist so ein richtiger Gutmensch geworden. So ein Hutmensch. Nun ja, Hut oder Gut, das trifft es manchmal nicht ganz. Es ist so eine Kappe, eine grüne Kappe. Wenn ich im Wald bin und mir begegnen Leute mit freilaufenden Hunden, die binden den sofort an. Die denken, ich sei so eine Art Förster. Ich grüße schneidend, sehr fest, bevor ich mit meinen lehmverschmutzten Schuhen an ihnen vorbei warte. Guten Tag! Ruhig, Harras, sagen sie dann, weil ihr Hund knurrt und von der Leine will. Der Gute spürt das einfach. Ich bin ein Hutmensch, ein Gutmensch und das passt ihm nicht. Harras, Harras, aus, aus, komm hier, Harras, hier hin. Hier kommst du hin, Harras. So ist fein, Großvater. Ne, so ist gut. Harras, Harras, sitz. Harras, aus, aus, Komm hier hin, Harras. Kommst du hin? Harras, Platz. Platz, Harras. Platz. Ach du Scheiße. Oh, Hutmensch, Hutmensch. Ich muss jetzt wirklich überlegen, wann eigentlich ich dir zuletzt geschrieben habe. Omi, Oma, Großmutter. Es muss ewig her sein. Vermutlich hatte ich gerade mal wieder schlechte Laune, so oft kommt das ja nicht vor. Und wenn doch, du, das neue Album von Klaus Schulze, Shadowlands, das half heute. Der Kerl hat bestimmt 200 Alben gemacht inzwischen, zumindest kommt es mir so vor. Musik und so, das hilft immer. Ich beneide ihn, wie er da so sitzt, in seinem Wald. Letztens übrigens habe ich einen echten Bock geschossen, Omi. Aus einem Mann eine Frau gemacht. Ada. Ada Schade aus Paderborn. Wir hatten sogar mehrfach miteinander geschrieben. Er ist ein Mann und ich, Trottel, glaubte die ganze Zeit, er sei eine Frau. Einem Freund von mir ging's vor kurzer Zeit ganz ähnlich. Er trägt das Haar recht lang, so wie damals der Schneider und der Schmitz. Der hat übrigens immer noch kein Geld für Wein und erst recht nicht fürs Ritz. Während einer Fernsehshow stand dieser Freund nun vor der Halle und störte eine Außenveranstaltung mit einem großen Banner, das er versuchte, in die Kameras zu halten. Free Pussy Riot stand darauf. In den Zeitungen hinterher hieß es dann, eine Frau habe versucht, den Ablauf der TV-Show nachhaltig zu stören. Ich bin eine Frau, schrieb er mir ganz entrüstet. Aber was konnte ich schon tun? Es ist wirklich nicht leichter geworden. Man hilft, wo man kann, das schon, mal als Gutmensch, mal als Hutmensch. Und wenn gar nichts geht, schreibt man Verstorbenen einen Brief. So einfach ist das. Ich werde nie vergessen, wie der Schneider, der Müller, der Schmitz und ich, wie wir damals heillos betrunken von irgendeinem billigen Fusel hoch in deine Wohnung stürmten, gleichzeitig auf die Toilette stürzten und uns erbrachen. Jetzt schmeißt sie uns achtkantig raus, sagte ich noch und bat Schneider, er solle sich die erbrochenen Erbsen aus dem Haar schütteln. Aber du setztest uns ganz besorgt einen Tee vor die Nase, als wir dann deine Küche betraten und plötzlich mussten wir alle lachen. Und Schneider fiel noch einmal eine Erbse aus den Haaren, die letzte. Da hatten wir nun unseren Wurzeltee. Damals stand auch noch der Wurzelschrank bei dir in der Diele. Pardon, der Wurzelholzschrank. Irgendwie bedrohlich sah er aus, dieser Unhold. Manchmal möchte ich wirklich wissen, was aus ihm geworden ist. Ich schließe hier. Wenn ich wieder mal schlechte Laune habe, schreibe ich dir. Versprochen. Word. Gute Nacht und gute Gespräche. Gleich im 1Live Talkradio mit Jürgen Domian.